Live. 4. Hallo, herzlich willkommen. Ich möchte dir und euch einen schönen guten Abend wünschen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Ich möchte heute zunächst etwas kleinteilig, sag ich mal, beginnen. Also mal hier was spielen, mal in diese Richtung blicken. Unter anderem bin ich auch neugierig, wie das Amy Winehouse Konzert verläuft, das in diesen Minuten über die Bühne geht im Palladium in Köln. Unser Mann Uli Steinkrüger wird uns im Verlauf der Sendung einige Eindrücke vermitteln. Dann will ich aber zu fortgeschrittener Stunde hier ein, ich verrate wirklich noch nicht mehr. This is a Hyperdub Promo. Eine Platte, die als Promo kommt, hier in den Mittelpunkt stellen mit einer Reihe von Tracks, die ich darum auch gerne gruppieren möchte. Der erste Mann hier heißt George Damour. Love, hate, love, hate.

talk to me makes you want to feel like a teenager until you remember the feelings of a real life emotional teenager. Then you think again, think again, think again. Du bist ja bei 1Live4 als Doppel-Vinyl erscheint in diesen Tagen, erscheinen, muss ich sagen, einige Remixe des LCD Sound Systems, darunter auch Sound of Silver. Ein Track, den wir hier im Carl Craig Remix hören. Davor habe ich eine Band gespielt, deren Album Gaga, Gaga, Gaga bereits im Sommer diesen Jahres erschienen ist. Hasardeure, die ich mag, du weißt bei ihnen nie, was kommt als nächster Song. Von organischen Alben kann man bei ihnen nicht so sprechen, aber ich mag ihre Unberechenbarkeit, wollte Spoon, um die es geht, hier einfach auch nochmal eingesetzt haben. Und ich habe es getan mit Don't You Ever. Und ganz am Anfang George Damour, ein Typ, der sehr theatralisch in seinem Gesang daherkommt, großes Theater vielerorts auch übertreibt auf seinem Album mit sehr drastischen Sounds. Das ungewöhnliche Elektropop-Album, nenne ich es mal, finde es ausgezeichnet. Boomtown Medallion, so heißt es, George Damour, mit dem ich eben die Show hier eröffnet habe. Carl Craig remixed LCD Sound System. Große Fans von Carl Craig sind die beiden Briten George Levings und Guy Brewer, besser bekannt als das Drum and Bass Duo Comics, dessen Album Call to Mind in England derzeit hohe Wellen schlägt. Die Tracks kommen ausgesprochen unterschiedlich daher, berühren aber immer sehr interessante Facetten. Gutes Sub-Bass-Geschichten, wunderschöne Strings und auch solche Tracks wie der jetzt folgende sind auf dem neuen Comics-Album Call to Mind enthalten. Deshalb unter anderem wahrscheinlich auch die Liebe zu Carl Craig. Comics. We'll be right back. soldier who's dead on the floor. 6 bodies, 7 bodies, 8 bodies, 9, 10 more soldiers on the floor. If it's no, you know that I'm there, roll up in there. Crew zoo already rolled in the ear, look, I'm for the street. Fuck the awards, and I'd rather win best flow of the year. Look, I'm for the peas, get more dough. Fuck beef, get more dough. If you are me, you'll get more hoes. I believe I rip the railroad. Yeah, I made the olders aware. Straight up, ain't no dough for you here. Ain't no percent, nobody's Blair, and ain't no defense. I'm on attack like 8 goals in 10 games over a friend, and I ain't got time for killing, no, you're dead. I rhyme tight, so I get holes in head, but I roll with a click who put holes in heads. You get a little dough, I make loaves of bread. Try your PA for free game, plus V8, taking free drinks. You didn't think I was still what people behave. I'm on sky, they're in the sky, BA. In NY with OGs, I gang Black Panther, fight the police. But I'm hood, your ends like the OC. Give me 10 years, I'm DOC. But right now, so I'm my POP. Off the night, on site, you know me. On hype again, but don't act like a gang. Got the 9 and blade bait. Big long team like Shinobi. I'm baiting rings, I ain't low key. Old school skanks like the Okie Kokie. One finger shit, same one finger's chicks. But you don't wanna see this one finger itch. Niggas better know this one finger's clips. And you'll never see this gun finger snitch. I'm a productive man. It was the streets that raised me, streets that paid me, streets that made me a product of my environment. I'm a product of my environment. I'm a product of my environment. And I'm back on the beat, you know I don't stop, I'm packing the heat, you know I might pop, I'm back in the beef, and I got a big hit back on the street, like the Michael Jackson of East, but blacker and cheap, they look up to me like Shaq when I speak, and the way that I spat on the beat, had labels like, yeah, that shit is deep, well it's K.A. new and improved, back with Mikey, still ruining tunes, and for all you singing about me, can't even hear what you're saying about me, you're on the street, I'm on the beach, when I'm on the street, you're on your knees, like Kano, I love your music, when's the next video, I love the new shit, you're a problem, tell Houston, you're the truth, your whole crew's a nuisance. Spit too quick, might need to screw it and slow it down like they do in Houston. I'm a product of my environment. I'm a product of my environment. Was the streets that raised me, streets that paid me, streets that made me a product of my environment. Yo, I'm a product of my environment. I'm a product of my environment. It's 1 body, 2 body, 3 body, 4, 5 more soldiers dead on the floor. 6 bodies, 7 bodies, 8 bodies, 9, 10 more soldiers on the front line. 1 body, 2 body, 3 body, 4, 5 more soldiers dead on the floor. 6 bodies, 7 bodies, 8 bodies, 9, 10 more soldiers on the front line. I'm a product of my environment. Niggas need the heat, I'll be there quicker than firemen. And I ain't putting out shit, I'm just pulling out shit. My material is fire, I ain't putting out shit, I'm just putting out hits. Club bangers, street anthems, fat tunes, tunes you'd say rap to. I like garage rap too, some rock shit, some conscious, some hold down the block shit. No top of the pop shit, just evening use P's and Q's, some pop, pop, pop shit. You want it, I copped it, you need it, I got it. I supply the fiends with hot shit. And no, I ain't quitting, I'm not Jigs. Nigga, I'm not big L, but my flow is a lot sick shit. My 16's mic squeeze and pop pricks and leave heads leaking like follow the drip, follow the drip. You know they follow the kid and they even follow to gigs, hoping they can follow to cribs, but I ain't promising shit. I'm a product of my environment. To the future like Dorian Wilkes and Michael J. Fox before Parkinson's. Panama Black, here to do what he do best. And hey, that's the flow, and spit the flim from them a chest. H-Town, what it do, ATL, what it do. I know what we do, how we do, it's fluid, dude. Flows get chewed like my man MF Doom. Dr. Who that on the boards, boys. You ain't born, nah. You wanna hear this, because you feel this. You cheer this, hip hop parade. Get up today, we blow your wig back. With this hip trap, rockin' to the moon back. It's Dr. Who that. Panama black, Jacob raw vines. For a man, a mega box, your sun, let's shine, shine, shine, shine, shine. What time is it? Open your eyes, come on, speak with ya. Digest the lyrics and hear it with ya. When it's all live, you stand and raise your hands. Then you get down to the ground and move your feet. So, you're moving into the track and just do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, folk doctor who that, but watch proper rock the Philadelphia with the root K-L-Y-N, native MCIB, 6'1 height, chocolate brown tenant, what's in your brother, let's get in it, it's up, by using your senses and feel what we're saying, Panama Black's got my back and we're not playing on leap off it, this is a summer jam, so bang it in the streets, so when it's late, right before you go to sleep, ha. So what we're rocking shows you watch us with your eyes, digest the lyrics and hear it with your ears. When it's all live, you stand and raise your hands. Then you get down to the ground and move your feet. So you're moving into the track and just do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Do it if the feeling is right. Go all night. You can swing your partner round and mashed potatoes in sight. It's a ballroom blitz. What's a derail? Well, I'm Drell Jr. Love spreads quicker than some bad rumors. Yo, now I'm in full swing. Doing my thing. Big up to shape of broad minds. Helping keep this music from extinction. Addiction, Brooklyn to the core. Born and raised in the Ryan Apple. So I keep it raw and perpendicular. Symmetrical with every line. Solid structure. So easy to follow my rhymes. Take your time. Life's fast. Pace enough already. When you rock, keep it steady. Word to crazy Lex and Eddie. Got the rock bottom prices, everything's free on the menu at your local venue with a small fee to see what we do. All right, okay, grab a hold of your peers, spread the word, letting them know that we were raw for years. So when we're rocking shows, you watch us with your eyes, digest the lyrics, you hear it with your ears. When it's all live, you stand and raise your hands, then you get down to the ground and move your feet. So you're moving into the track and just do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, interrupted. Back to the girl in blue. She always lies. Real. You know what I'm saying? Brighten up, brother Day, for real. Electric blue. Sky lights up when you're in my view. No matter what you do, even your slightest move, make a brother wanna get with you. No. See baby girl over there, I want it. Yes. Lady in blue, looking radiant, radiant. Shady and cool, like my Brooklyn mood. Feeling her like I feel this instrumental. Got me so high, take all continental. Hey, gotta make way for the landing strip. Hold tight, get a grip, put my hand on the hip. Oops, oh, that's my bad brother, kinda nervous. Pulled out my CD, I'm like, have you heard this? Sister, I don't know if this here will do you service, but if you're trying to get with this, you're ready to scratch the surface. Oh, electric glue. What the brother do just to mess with you? Around the way, girl, that's eclectic too. Dip from the top to stiletto shoes. Was a young girl with the ghetto blues. Now a young model with a photo shoot. Yeah, taking flights to Paris. Face on low, living life so lavish. I see you, you like ice and carrots. Got a backyard full of snow and rabbits. Bull sick with expensive jewelry habits. Eyes sparkling man through the bendy glasses. Yeah, man, no matter where you poke your nose, you see shorty skates on when I'm poking those. I'm so open that I'm so cold. You got high expectations from brothers, yo. Well, I really can't blame her. She's used to rocking more clothes and coat hangers. Even though shorty look fast, she slow to angle. Ain't into fast, she got true flavor. Electric blue. Sky lights up when you're in my view. No matter what you do, even your slightest move, make a brother wanna get with you. Stop acting too cool. But shorty so fine, she intimidate dudes. Cause once they lose you, it's singing the blues. They be crawling to your shoes cause your heart's got bruised. Not me, cause you see, yo, I take another route. Shorties be asking me like, what's that all about? See, I'm not the one to sweat, don't get upset. But man, who I'm fooling, I just wanna be your pet, girl. Electric blue, what a brother do just to get with you. Around the way, girl, that's eclectic too. Dip from the top to stiletto shoes. Was a young girl with the ghetto blues. Now a young model with the photo shoots. Yeah, taking flights to Paris. Face on Vogue, living life so lavish. I see you rocking ice and carrots. Got a backyard full of snow and rabbits. Sports sick with expensive jewelry habits. Eyes sparkling through them Fendi glasses. Hey man, no matter where you poke your nose, you see shorty's hitting somewhere in a poker nose. I'm so open that I'm so close. You got high expectations from brothers, yo. Well, I really can't blame her. She's just rocking more clothes and coat hangers. Even though shorty looks fast, she slow the anger. Ain't in the fast, she got true flavor. Yes, electric blue. Sky lights up when you're in my view. No matter what you do, even your slightest move, nigga brother wanna get with you. Gotta make an attempt, temp. Du bist ja bei 1 Live 4 eine Reihe von Tracks in einer Linie. Nach diesem hier möchte ich dann kurz mal sagen, was wir hier in den letzten Minuten gehört haben. Okay, Ladies and Gentlemen, 1 live, 4, ich habe einige Tracks in einer Linie gespielt. Ganz kurz, was haben wir gehört? Wir hatten zunächst das Drum-and-Bass-Duo Comics auf Hausabwegen, aber wie ich finde, guten Abwegen gehört, aus dem Album Call to Mind. Dann mischte sich Kano ein mit dem Opener seines neuen Albums London Town, einem Track, wo er so ein bisschen erklärt, wo er herkommt, wer er ist, eben nicht zuletzt das Produkt seiner Umwelt, wo er zum Ende hin sagt, was er alles mag, Rap-Shit, Rock-Shit, Garage-Shit, Block-Shit, aber eben kein Pop-Shit. The Product, der eben gehörte Titel von Kano, gehört zu den wenigen darken, düsteren Tracks des Albums, das, wie ich in der letzten Woche schon gesagt habe, mir hier und da ein bisschen zu poppig geraten ist. Nach Kano haben wir Musik von einem Amerikaner gehört, nämlich Omega Watts, den ich ausgesprochen schätze. Ich hatte heute eigentlich noch die Gelegenheit suchen wollen, ihn live zu sehen. Er spielt von mir aus gesehen nur wenige hundert Meter live im Kölner Club Studio 672. Ich habe das leider aus Zeitgründen nicht geschafft. What's Happening ist sein neues Album, aus dem ich ihm gespielt habe, zusammen mit seinem guten Freund Gennaro Jarrell, der seinerseits ein fantastisches Album als Shape of Broad Minds veröffentlicht hat. Gäbe es im Genre Hip-Hop sowas wie die Kategorie psychedelischstes Hip-Hop-Album des Jahres, dann ginge das mit Sicherheit an sein Album Craft of the Lost Art, aus dem ich eben nochmal diesen zerbröselten, funkelnden Titel gespielt habe. Dann ging es weiter mit Flying Lotus, ein junger Kalifornier, dessen Einstieg im Grunde die frühen Aufnahmen von Snoop Doggy Dogg waren, der sich aber dann mehr und mehr in Richtung Elektronika entwickelt hat und jetzt mit einem großartigen Debüt hier ankommt. 6 Tracks sind drauf auf dem Warp-Label veröffentlicht. Reset heißt seine EP, daraus Musik gehört. Und abgeschlossen habe ich das Ganze hier mit Vector Lovers. Der Name mag suggerieren, dass da mehrere hinterstecken. Tatsächlich ist Vector Lovers nur einer, nämlich Martin Wheeler, der schöne Haus- und Techno-Nummern in der Vergangenheit schon produziert hat. Seine aktuelle Haschnau kann man unter anderem auch im Remix vom Black Dog hören, Schwarzer Hund. Ende der 80er Jahre schon kam der schwarze Hund Black Dog auf die Landschaft, damals noch als Trio. Ich glaube, die einzige Konstante bis heute ist Ken Downey gewesen, den ich jetzt einfach mal als Black Dog für den eben gehörten Remix von Hush Now verantwortlich mache. Wir hören noch einen Track von der amerikanischen Band Band of Horses. Und dann versuche ich mal von Uli Steinkrüger Informationen darüber einzuholen, wie heute das Konzert mit Amy Winehouse läuft. Raise the fast. The ship was flying out of the window, I painted blue. I paint the whole room. When it's time to get in trouble, we know just what to do. Now baby, give me something to live for, I've been a fool, I've been a fool. No revelations in the water, no tears into the booze. And pace the floor. Take it all back. The regret that's got to stay in the hounds upon the track. Thank you. sing it to you, keeping heads above the water and feet into the shoe. Live 4, Zeitumstellung heute. Der Winter steht vor der Tür mit zum Beispiel den beiden Sub-Pop-Alben von Iron and Wine oder hier gerade gehört Band of Horses. Seas to Begin heißt das neue Album von Band of Horses. Kommst du, ich sag dir das klar und deutlich, gut durch den Winter. Wir haben gerade den Window Blues von der Band of Horses gehört, den Fenster Blues. Manch einer sich betrinkt, weil ihm das Leben nicht gelingt. Der Amy Winehouse müsste es eigentlich recht gut gelingen, denn sie wird gefeiert für ihr aktuelles Album Back to Black, mit dem sie jetzt auf Tournee ist und heute Abend im Kölner Palladium gastiert. Aber wir alle wissen, dass es viele Meldungen, insbesondere in den Boulevardblättern, gibt, die sich um ihre Eskapaden ranken, Alkohol, Erschöpfung, Drogen, Depression und vieles mehr. Uli Steinkrüger, du stehst jetzt vor dem Palladium. Uli, ich grüße dich. Ja, grüß dich, Klaus. Wohnst dem Konzert bei. Wie ist es denn? Ist sie überhaupt gekommen? Es hat ja in der Vergangenheit Ausfälle gegeben oder Abbrüche mit den Stones. Das Konzert hat sie abgesagt. Wie ist es denn gelaufen bisher? Also, heute ist sie auf jeden Fall gekommen. Das angesprochene Konzert von den Stones, das hat sie ja wegen drogenbedingten Zusammenbrüchen absagen müssen. Außerdem ist sie eine Perfektionistin, hat sie mal gesagt. Das heißt, wenn sie nicht 100% Leistung bringen kann, sagt sie die Konzerte lieber ab. Heute ist sie gekommen, sie hat es sehr spannend gemacht. Über 30 Minuten hat sie uns warten lassen. In Hamburg waren es übrigens über 60. Die Leute wurden langsam unruhig, aber dann ist sie gekommen. Und ich hätte fast gesagt, Klaus, die Frau ist besser als ihr Ruf und hat ihr Ding durchgezogen und es ist nichts passiert, es ist aber leider doch was passiert. Nach gut 45 Minuten fing sie an, die Band vorzustellen. Man hatte schon den Eindruck, den Namen des einen Bandmitglieds hätte sie vergessen. Jedenfalls, sie verließ die Bühne, überließ die Bandvorstellung einem Backgroundsänger und kam sichtlich angeschlagen wieder. Sie musste sich mehrmals am Mikrofonständer festhalten. Sie war am Wanken, die wäre fast umgefallen. Also die ganze Halle hat eigentlich drauf gewartet, wann fällt die Frau um? Und danach hat sie sich auch noch ein paar Mal geäußert, ein paar Ansagen gemacht. Und es war dann auch ein leichtes Lallen im Spiel. Also man weiß nicht genau, was da passiert ist. Aber es ist ja kein Zufall, dass sie von ihrer Kollegin Katie Tunstall mal die singende Wodkaflasche genannt worden ist. Aber eins muss man sagen, sie hat atemberaubend ausgesehen. Sie hatte die Haare hochgesteckt wie so ein Bienenkorb und mit einem roten Haarband umwickelt. Dann hatte sie ein blaues, hautenges Minikleid mit einem roten Gürtel an. Ich sage nur, Wahnsinn. Das Hamburger Konzert, das du erwähnt hattest, hatte ja recht gute Kritiken bekommen. Wie ist das denn heute gewesen? Du hast einige, sagen wir mal, kleinere Zwischenfälle erwähnt. Hatte das Konzert den Flow oder hat es doch so ein bisschen darunter gelitten, dass sie jetzt von der Bühne ging, dass die Band möglicherweise etwas ratlos da herumstand? Wie ist das angekommen? Wie viele Leute sind da? Werden die wiederkommen, deiner Meinung nach, oder gehen die eher skeptisch nach Hause? Also, das sind ganz viele Fragen auf einmal. Der Laden war restlos ausverkauft. Ins Kölner Palladium passen ja gut 5000 Leute rein. Und die waren eigentlich mit der ersten Hälfte sehr, sehr zufrieden. Kurz vor der Zugabe musste ich raus, um jetzt hier die Schalte zu machen. Da sind einige Leute mit mir raus, die also auch meinten, ja, die erste Hälfte war toll. Und ich nehme an, die meinten dann auch, dass sie angeschlagen wiederkamen, dass alles nicht mehr so toll lief. Ich bin der Meinung, die Frau kann auch mit 6 Promille wunderbar singen, wenn die voll ist wie 3 Iren. Die Stimme war klar, kräftig, absolut super. Und ich meine, eine Show macht die Frau in dem Sinne sowieso nicht. Das überlässt die lieber ihrer Band. Bei ihr ist es mehr so ein leichtes, laszives, ein bisschen unschuldiges Hüftwackeln, was danach ein paar Flaschen Wodka auch mal ein bisschen mehr werden kann. Die steht ja sonst mit 9 Leuten auf der Bühne. Das ist ein sehr, sehr stilvolles Ambiente. Die hatten auch noch ein paar rot-gelbe Wohnzimmerlampen auf die Bühne gestellt. Die ganze Band natürlich perfekt im schwarzen Anzug. Also es war so ein bisschen wie eine sehr, sehr nette Zeitreise in die 60er in so einer loungigen Atmosphäre. Ich glaube, dass die meisten Leute wiederkommen werden. Die waren schon begeistert, kann man sagen. Mhm. Letzte Frage, Uli. Glaubst du, dass sie in Köln irgendwie angekommen ist heute bei dem Konzert? Gab es von ihr irgendwelche Ansagen, dass sie so mit dem Publikum so ein bisschen spielt? Oder zieht sie das Ding einfach so durch? Vor meinem geistigen Auge, als du gerade Stichwort Iren sagtest, tauchte Shane McGowan auf, den ich mal sturzbetrunken vor vielen Jahren gesehen habe, bei dem ich mir sicher war, der wusste am Ende gar nicht, ist er in Köln, München, Hamburg oder möglicherweise in Rom oder Mailand. Wie? Ich meine, es ist mehr so eine aus dem Bauch Gefühlsfrage. Wie schätzt du das ein bei ihr so? Also, wie ich eben schon sagte, die große Show ist ihre Sache nicht. Ihre Ansagen sind eher spärlich. Aber die ist natürlich schon gefeiert worden. Also, ich habe selten bei dem Konzert so viele und so schöne Frauen gesehen. Und ich glaube, die fühlen sich da teilweise so ein bisschen, na, geistesverwandt will man nicht sagen, bei jemandem, der so viele Drogenprobleme hat. Aber da war schon ein Band mit dem Publikum, ohne dass Amy Winehouse da die große Show macht oder irgendwelche Verbrüderungsrituale. Und vielleicht ist genau das es eben, dass sie sich nicht versucht anzubiedern beim Publikum, was so gut ankommt. Schöne Frauen, gutes Stichwort. Ich könnte mir vorstellen, du möchtest vielleicht die ein oder andere noch kennenlernen. Möchte ich dir in der Hinsicht jetzt nicht weiter die Zeit stehlen. Uli Steinkrüger. Lass das mal meine Freundin nicht hören, Klaus. Ja, also das ist jetzt nicht meine Tasse Tee, dass die das hört oder nicht hört. Aber ich wollte gerade sagen, du stehst noch vor dem Palladium, wirst jetzt wahrscheinlich wieder reingehen und hast für uns berichtet vom Amy Winehouse Konzert heute aus dem Palladium in Köln. Vielen Dank, Uli, und schönen Abend noch. Ja, tschüss, Klaus. Ciao. When will we get the time to be just friends? It's never safe for us. Infos mit Martin Adolfs um 23 Uhr. Merkel lehnt Tempolimit auf Autobahnen ab. SAS zieht Flugzeuge aus dem Verkehr und das Wetter wird noch schlechter. Die SPD stößt mit ihrem Beschluss für Tempo 130 auf Autobahnen auf Kritik. Bundeskanzlerin Merkel erteilte der Forderung nach einem Tempolimit eine Absage. Ich halte moderne Verkehrsleitsysteme für die richtige Antwort. Das heißt, zu einer bestimmten Stunde am Tag kann man schneller fahren, zu einer anderen langsamer. Das schafft mehr Sicherheit. Und der Stau ist mindestens so klimaunfreundlich wie das schnelle Fahren. Also mit mir wird es das nicht geben. SPD-Fraktionschef Struck sieht kaum Chancen für das Tempolimit, weil der Koalitionspartner die Union nicht mitspiele. Der SPD-Parteitag hatte beschlossen, aus Klimaschutzgründen Tempo 130 einzuführen. Die skandinavische Fluggesellschaft SAS zieht Konsequenzen aus der dritten Bruchlandung einer Propellermaschine. Sie will künftig keine Regionalflugzeuge vom Hersteller Bombardier mehr nutzen. Turbopropmaschinen vom Typ Dash 8 fliegen auch Deutschland an. Heute hat SAS insgesamt 42 Flüge ausfallen lassen. Gestern war zum dritten Mal eine Dash 8-Maschine wegen eines defekten Fahrwerks bei der Landung verunglückt. Die Passagiere blieben unverletzt. In Lübeck hat eine Gruppe Deutscher einen jungen Afrikaner überfallen. Die Polizei in Schleswig-Holstein geht von rechtsradikalen Tätern aus. 6 Männer und eine Frau sollen dem 19-Jährigen in der Nacht aufgelauert haben. Ein Täter soll den Afrikaner am Kopf getreten und ihm so einen Zahn ausgebrochen haben. Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert. Die Lübecker Ermittler nahmen 6 Männer in Gewahrsam. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund die Siegesserie von Bayern München gestoppt. Der BVB und der Tabellenführer trennten sich 0:0 unentschieden. Borussentrainer Thomas Doll trauerte den zahlreichen vergebenen Chancen nach. Ich hätte mich einfach für mein Team wahnsinnig gefreut, für die Arbeit, die sie 90 Minuten abgeliefert haben, für das Engagement, für die Torschancen, die sie herausgespielt haben. Und aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir es auch verdient gehabt. Im anderen Sonntagsspiel hat der MSV Duisburg zu Hause gegen den Hamburger SV 0:1 verloren. Der HSV rückt damit auf den zweiten Tabellenplatz vor mit nur noch 4 Punkten Rückstand auf München. 1 Live. Sektorwetter. In der Nacht zieht Regen auf und es kühlt ab bei 9 bis 5 Grad auf 9 bis 5 Grad. Morgen halten sich die Wolken und es regnet dann teilweise kräftig. Kamen und Gütersloh sind mit maximal 10 Grad dabei. In Düsseldorf werden es höchstens 11. Am Dienstag zeigt sich dann mal wieder die Sonne. Stauschau. Ihr habt freie Fahrt. Eins live. Vier. Ich möchte hier weitermachen mit einer Mix-CD. Ich habe schon häufig gesagt, dass ich bei Mix-CDs immer so ein bisschen Probleme habe, weil wenn man den einen Titel spielt, dann möchte man auch den anderen und vielleicht den noch und den noch. Am Ende hängt man dabei 5 Titeln und dann ist die Sendung schon zu Ende und alle sagen, ja, Mix-CD spielen, das kann ja jeder da. Aber hin und wieder doch eine Ausnahme machen. Dinky, den Namen hatte ich in der letzten Sendung schon erwähnt. Sie ist Chilenin, lebt in New York, arbeitet als Producerin, als DJ und hat eine fantastische Mix-CD gemacht. Die heißt Get Lost, dritte Folge, also 3, ist auf dem Crosstown Rebels Label, dem englischen, erschienen und featuret einmal mehr Dinkys Liebe für nachklingende Instrumente, wie zum Beispiel Vibraphone, Glocken, die so in der Lage sind, dich vielleicht auch in so eine Form von Halbschlaf hineinzutragen, so ganz angenehm. Ich habe einfach mal eine Passage aus dieser Mix-CD Get Lost ausgesucht. Es sind 2 Tracks und würde die gerne hier an dieser Stelle jetzt erstmal spielen. I'm Du bist hier bei 1 Live 4. Begonnen habe ich eben mit zwei Titeln aus der Get Lost Mix CD von Dinky. Die Tracks im Einzelnen gehen zurück, einmal auf Chick Miniature mit dem Titel Kimono und dann das Berliner Duo Chica and the Folder, das seinerseits gerade auch ein Album heraus hat mit dem Titel Sophie. Und das Ganze, wie gesagt, aus Get Lost, dritte Folge. Es gibt in England ein noch recht junges Techno-Label, das heißt Left Room. Der Name sagt es, also nichts für den sogenannten Main Floor, sondern wenn man reinkommt, dann links in den vermutlich etwas kleineren Raum. Left Room Techno, also in der Vergangenheit wurden auf den veröffentlichten 12 Inches auf der Rückseite Dubstep-Remixer angefertigt. Das ist auch bei dieser Nummer so von Scenario. Please Easy heißt sie. Hier habe ich aber doch mal auf das Techno Original zurückgegriffen, das wir entsprechend hier im Hintergrund hören. Wir sind auf dem Weg zu einem Hyperdub-Promo, Ladies and Gentlemen. Und die nächste Stufe dorthin kommt von Mayhem und heißt 10 Ton. Yeah. the bitches all love me cause I'm fucking Casper. Diamants dehors, les pistons, les salaires équipés. Les Nipers en silicone et des filles désinhibées. Les Audi, les BM, les Hummer et les Mercos. Le cuir et les peaux, les chaudes et des 8 top, les go, des mythos. Les neuvages, la race au combat. Les gros, les clépards, les sapés, les marques. Les parts de marché, le Roro et les strass. Les armes parades devant les caméras. Les camarades apportent le jus à la haine. Poussé sur son quai d'amarrage. Pas facile à chaque instant, j'essaie d'y échapper. La pub, la ville, chaque jour pousse, maintient la pression. Avoir ouvert ouvrir et acheter, comptant pire qu'une agression. Alors maintenant dans les clips, ça vient pour compter le blé. On pick up ses tours et ses blocs qui strient le paysage. Les cités, les rues, les bars, les villes qui le dévisagent. On jalouse, on oui, on crache, on râle, on est médisant. Ce sens, la France est dans nos veines, on fait de bons paysans. Le système de l'État produit le crime par la force. Et en face on répond, en créant la force par le cri. On exige, on impose, le silence par les cris. On garde la création du rap juste à deux doigts de la mort. Juste à deux doigts de la mort, les couleurs font des toupaves. T'entends des picots, des niaques, des négros, des toupaves. On se croirait au puits du fou, au front ou à l'UMP. T'as bien le cul posé au milieu du rap français. Flingue et balle, c'est du rap de droite. Femme soumise ou à poil, c'est du rap de droite. Corruption, copinage, c'est du rap de droite. Slogan choc, affiche et batte pour un bon rap de droite. Vrai facho, faux rebelle, c'est du rap de droite. Trop de ventes de cocktail, c'est du rap de droite. Plein de bouche, pas d'oreille, c'est du rap de droite. Doucement la vie nous formate pour un bon rap de droite. Voyez le truc libre sans limite. Et c'est presque une prison où que tu ailles en tépis. Comme commère au balcon, ça matche le voisin. Au lieu de passer un coup de balai de vend sa porte avec l'ego bien plus gros que le K2. On prend le moyen, on fait croire que c'est bon. Souvent l'emballage est plus solide que ce qu'il y a dedans. On sème et on récolte immédiatement, qu'on prend, y'a plus le temps. Avant c'était le boudron, mais c'est le passé. Et à présent on veut du caviar bien gras. Pas du 0%, vos cigares et vodka. Loin du merguez d'antan, VIP et cristal. Diamant dans les dents, tout dans la tendance. Comme tous, y'a aussi les juges et leurs juges. Souvent émis dans le noir, les putes et les petits cons. Souvent tapis dans le bois, on parle plus de fesses que de fond. De fric que de flow, de toute façon ça sert à rien. Ça rapporte moins que les strings en vidéo. Y'a des réseaux de surveillance qui voient pas du bon oeil. Des rumeurs et des ragots, mais pas à la même taille. Ok parfois ça vole pas haut, mais regarde un peu ma grosse médaille. On aurait dû tourner ailleurs, on s'est perdu, ça fait un bail. Munitions, flingues et balles, c'est du rap de droite. Femmes soumises ou à poil, c'est du rap de droite. Corruption, copine. C'est du rap de droite. Slogan choc, affiche et batte pour un bon rap de droite. Vrai facho, faux rebelle, c'est du rap de droite. Trop de ventes, de cocktails, c'est du rap de droite. Plein de bouche, pas d'oreille, c'est du rap de droite. Doucement la vie nous formate pour un bon rap de droite. Du bist ja bei 1 Live 4. Ich mache einen ganz kurzen Break. Die meisten von euch werden den gerade gehörten Titel vielleicht noch im Ohr haben oder aber erkannt haben. Er stammt aus dem Jahr 1998 von Massive Attack, ein Stück für die Ewigkeit. Insbesondere der Beat natürlich auch. Die Stimme Elizabeth Fraser von den Cocteau Twins, Teardrop, gehört. Der Track bekommt wieder mal Aktualität, ich glaube, das war klar zu spüren, unter anderem durch das neue Album der Marseille-Rap-Crew I Am, aus dem ich davor einen Titel gespielt habe, aus dem neuen Album von I Am, nämlich Saison 5. Der Titel arbeitete ganz klar und ohne Wenn und Aber mit den Beats von Teardrop hier gerade gehört. Wir kommen jetzt gleich zu einem Künstler, bei dem seit einem Jahr etwa wirklich viele Leute, die ich kenne, oft die Hände vors Gesicht schlagen. Was ist das? Was macht er da? Wie kann man das bloß erklären? Und uns alle fällt dann in unserer Ohnmacht, die wir oft haben, der Name Massive Attack als Halbwegsvergleich ein, obwohl er so auch nicht ganz richtig ist. Im letzten Jahr erschien das Debütalbum eines jungen Londoners, von dem die allerwenigsten überhaupt etwas wissen. Man sieht ihn so gut wie nie. Er gibt keine Interviews, nur ganz wenige, muss man sagen. Und er legt auch nicht auf, obwohl im vergangenen Sommer die Angebote an ihn ins schier Unermessliche gegangen sind. Aber er macht es einfach nicht, als DJ an die Öffentlichkeit zu gehen, lebt völlig zurückgezogen. Sein Debütalbum Burial heißt so und ist von ihm, von Burial. Wenn ich jetzt einfach so ein bisschen kreuz und quer nochmal auf diesen Massive Attack Vergleich zurückkomme, er hat wohl so etwas wie einen Freund. Der Typ heißt Martin Clark und ist Producer, aber eben auch Journalist. Er hat Dubstep von Stunde 1 an begleitet und der Dubstep-Musik den ersten großen Stempel, verbalen Stempel gegeben. The Sound of Dark Decaying London, der Sound also des dunklen, zerfallenden Londons. Das kam von Martin Clark, der mit fast allen gesprochen hat und eben auch mit Burial. Als die beiden gesprochen haben, da ging es auch viel um Sounds und um das sogenannte Kratzen in den Aufnahmen. Wie kann man Kratzen herstellen, so dass immer so ein Knistern in einer Aufnahme ist? Burial hat sich in dem Gespräch als Riesenfan von so Naturgewalten wie zum Beispiel Feuer oder auch Regen geoutet. Als dritte Form des Kratzens bringt er ins Spiel das Kratzen der Piratstationen, der Pirate Radio Stations, die man nicht so lupenrein auf dem Radio einstellen kann und die eben immer ein gewisses Rauschen mitliefern. Und das sind die Sounds, die ihn faszinieren, die er in seinen Tracks unterlegt und damit eine ganz merkwürdige Räumlichkeit schafft. Langer Rede, kurzer Sinn. Es gibt ein Stück von Martin Clark, der nennt sich, dieses Stück nennt sich Blackdown. Und das heißt bezeichnenderweise, weil er in dem Gespräch, es ist eins der seltenen Gespräche, das Burial mit einem Journalisten geführt hat, dann dem Burial auch eröffnet: Ich bin von deiner Musik so beeinflusst, dass ein Track, den ich gemacht habe, der ist im Grunde, trägt er deine Handschrift. Er heißt nämlich Crackle Blues, also Knister Blues. Und dann müssen die Wege wohl im Anschluss an das Gespräch relativ kurz gewesen sein, denn Burial hat sich aufgemacht und den besagten Crackle Blues von Martin Clark alias Blackdown remixed. Und für meine Begriffe kommt Burial mit dieser Remix-Version am ehesten so in die Richtung von Massive Attack. Wir hören gleich Musik aus dem neuen Burial-Album, das heißt Untrue. Und das ist das, was ich schon hier mit einigen Hinweisen immer verdeckt geäußert habe. Wir werden ein Hyperdub-Promo hören und dieser Titel aus dem neuen Burial-Album, das ist ein Tune, das kann ich jetzt schon mal sagen. Zunächst aber hier der knisternde Blues von Blackdown alias Martin Clark im Remix von Burial. Thank you. Das neue Album von Burial heißt Untrue, also unwahr. Das Cover ist nach meinem Verständnis eine Bleistiftzeichnung. Das untere Drittel des Bildes ist ganz in Schwarz gehalten. Dann kommen zwei waagerechte Striche, die unschwer zu erkennen so etwas wie eine Tischplatte markieren. Auf der Tischplatte steht matt gezeichnet eine Tasse, vielleicht eine Tasse Tee. Vor der Tischplatte sitzt ganz in Grau eine Figur, die Augen niedergeschlagen, sehr kantig die Züge des Gesichtes, eine Mütze auf dem Kopf und so etwas wie einen Umhang um den Körper. Die Wand hinter der Figur ist wie die Figur selber ganz in Braun gehalten. In Grau ist besser, Grau, nicht Braun. Die Titel auf diesem Album lassen vermuten, dass Burial das Haus verlässt, wenn es Abend wird, zur Nacht hin. Near Dark heißen sie. Oder aber in McDonald's, wo er vermutlich beobachtet. Oder Homeless, die Heimatlosen, die er möglicherweise hier und da trifft. Oder aber Raver, das ist der Titel, den ich hier aus dem neuen Album von Burial jetzt spielen möchte. This is a Hyperdub promo. We'll be right back.

ganz kurz. Du bist hier bei 1Live4, gleich die Infos. Um 24 Uhr danach geht's weiter mit unserer Show. Im Hintergrund, das ist Markus Gündner aus Regensburg mit Oceans Day. Das Ganze aus der jetzt erscheinenden Compilation Pop Ambient 2008 des Kölner Compact Labels. Festgestellt, dass ich eben einen Titel gespielt habe vor der, wenn man so will, Massive Attack Trilogie um IM, um Massive Attack selber und dann den Burial Remix. Ein wunderschönes Dubstep-Stück, das einmal mehr wieder mit so Asian Flutes, mit asiatischen Flöten daherkam. Ganz die Handschrift von Kaspar und von dem war es nämlich auch. Er als Remixer des Way of the Dub-Stückes von N-Type. Ich habe es gespielt, aber vergessen hier in der Absage mit einzubeziehen. So viel dazu. Es geht hier jetzt weiter mit Lawrence und Rabbit Tube, neuer Track von Lawrence. I'm gonna sit right back. lost. Even though I'm grown, love can last. It never truly goes. So I sit and I wait, still I can't navigate to your castle, home in your forest, overgrown. So I sit and I wait, still I can't navigate to your castle, home in the forest, overgrown. My I'm standing here. 1Live4, nach Lawrence, ist schon eine Weile her, habe ich einen etwas länger schon zurückliegenden Titel von Aya gespielt, wunderschön soulig R&B daherkommender Track, Do What You Want. Dann kam der Jack, der Hans, Jack Peñate, mit Musik aus seinem aktuellen Album, es ist sein Debütalbum, Matinee, My Yvonne heißt der Titel. Jack, Hans, ich glaube, jeder von uns kennt jemanden, der Hans heißt, und die allermeisten Hanse haben wir natürlich immer Hannes genannt. Einmal, weil das Wort so gut aus dem Mund kommt, aber weil Hannes, das steht auch für Leute, die einfach echt okay sind. Also wenn du mal irgendwie ein Problem hast, sei es nachts um 3, Fernseher kaputt oder deine Freundin hat Schluss mit dir gemacht, du rufst irgendwen an, du musst jetzt jemanden um dich haben. Wen ruft man an? In aller Regel natürlich den Hannes. Und er hat dann auch Zeit. Und wenn der Hannes jetzt ein Musiker ist, dann hat er natürlich viele Freunde, die auch zu seinen Konzerten kommen. Und ich spekuliere zwar, aber so ähnlich dürfte es bei Jack Peñate sein. Ein Typ, der mit seiner Gitarre auf die Bühne geht, der viele Styles, viele Rollen spielen kann, ohne dass er seine ureigene Erdung jemals verlieren würde. Auf seinem Album, das der britische NME viel zu schlecht gemacht hat, die Leute dort mögen ihn, aber irgendwie kommen sie mit dem Album nicht klar, weil sie ihren Lesern erzählen, das hätte viel zu viel mit Wham und George Michael zu tun, was ich überhaupt nicht so sehen kann. Auf seinem Album kommt er mal sentimental daher, wie eben gehört. Er ist aber sehr wohl auch in der Lage, so die One-Man-Band in Richtung Punk-Reggae The Clash zu spielen oder aber mit einem zünftigen Rockabilly mal eben dazwischen zu fahren. Und ich denke, so ähnlich wird auch das Programm von Jack Peñate ausfallen, wenn er in dieser Woche am 1. November, das ist der Donnerstag, für leider nur einen Auftritt in unseren Sektor kommt, da ins Blue Shell im Kölner Süden. Ich habe mir sagen lassen, dass schon zahlreiche Engländer sich für die paar Konzerte, die Jack Peñate in Deutschland spielt, Flüge gebucht haben über Ryanair. Und deshalb wird gemunkelt, dass das Konzert im Blue Shell am Donnerstag also von extrem britischem Zuschnitt sein wird, weil eben viele Fans von ihm aus London rüberkommen werden. Der Laden ist relativ klein. Wer also Lust hat, hin oder vorbeizugehen, der sollte zusehen, dass er rechtzeitig da ist. Das Ganze am 1. November. Und angefügt habe ich gerade verklungen einen Titel aus dem Jahr 1993 von der britischen Band Jazz Butcher aus ihrem damaligen Album Waiting for the Love Bus. Deren Kopf hieß Pat Fish und auch der hat es sich nicht nehmen lassen, hin und wieder die Band einfach Band sein zu lassen und alleine loszuziehen, mit der Eisenbahn zu fahren und hier und da auch in Deutschland im Übrigen Konzerte zu spielen. Nur er mit der akustischen Gitarre. Irgendwie war mir Pat Fish, der Kopf von Jazz Butcher, mal so ein bisschen durch den Kopf geschossen, als ich die Jack Peñate-Platte spielte. Und dann habe ich gedacht, ich spiele einfach auch mal was vom Jazz Butcher aus diesem 93er-Album Wadja. So heißt der Titel, den wir gehört haben. Die nächste Band kommt aus den USA, aus dem Bright Eyes-Umfeld, aus Omaha, Nebraska, The Good Life. Das neue Album heißt Help Wanted Nights. Viele Stücke erwecken so ein bisschen den Eindruck, als seien sie karg, minimalistisch, möglicherweise eine Sache von ein, zwei Leuten. Tatsächlich sind The Good Life 4 Leute, die aber in ihren Liedern, glaube ich, so etwas suchen wie echte Tiefe, wie Wahrhaftigkeit, die deshalb viel weglassen, sodass einige Tracks so ein bisschen folk-bluesig schon mal daherkommen, bis sie dann oft zum Ende hin doch so ein Rockband-artiges Format bekommen. Dazu gibt es viele wunderschön naiv, schräge Spielereien in den Titeln. Ich habe mal einen ausgesucht, direkt den Opener, der mit so einem wirklich genial, leicht schiefen Piano-Solo daherkommt. The Good Life. Das Album heißt Help Wanted Nights und daraus hören wir hier den Opener. Things are good. We should take a Polaroid, a memento, before the moment's destroyed. We constantly bicker these flickering moods, so we're hardly making any sense. Either you love me or you leave me. Don't you leave me on this picket fence. So pour me a drink and don't pour it too weak, and grab it from the top shelf. I ain't asking for redemption, and this ain't no cry for help. For granted, we turn that wheel back to all our bad habits. But I don't believe we need love to succeed. But the least you could do is pretend. Either you love me or you leave me. Don't you leave me on this picket fence. about your big mistakes. Hey, Shan, nice going. Photos show no tears in her eyes. All those pretty years gone by. I just cannot believe could do that to a child. A child. Lies around and then she goes on. And then one day she's gone. What should I have done? Joe turns the TV on with all the lights out. Photos on the wall. She's my babe. Down the It's not that she only wants her desire to take shape. Live 4. Ich mache hier einen ganz kurzen Break. Dieses Album hat mich unglaublich überrascht, im positiven Sinne. Überraschungen sind ja eigentlich per se schon gut, zumindest wenn es um Kunst geht, wenn Erwartungshaltungen gestört oder zerstört werden. Es stammt von Thurston Moore, dem Gitarristen von Sonic Youth. Die Leute streiten sich ein wenig, das wievielte Soloalbum von ihm es ist. Nach meiner und einiger anderer Zählweise ist es sein zweites, wenn man mal viele andere Projekte außen vor lässt, die jetzt nicht ausdrücklich seinen Namensstempel getragen haben. Trees Outside the Academy ist ein Album, das weitgehend akustisch daherkommt. Das heißt, Thurston Moore eben auch an der akustischen Gitarre sieht und dem wirklich reizvollen und unglaublich exotischen Zusammenspiel, insbesondere mit der Geigerin Samara Lubelski, die ebenfalls aus New York kommt, die, wie gerade gehört, den Tracks oft so eine leicht arabeske Note gibt. Wenn man die Augen so ein bisschen zukneift, kann man sogar an, John McLaughlin und sein Mahavishnu-Orchester denken und dessen über viele Takte gehende Violinthemen, wobei die Musik hier natürlich nicht so jazzig komplex gehalten ist, sondern schon songorientiert und von den Melodien her häufig auch an das erinnert, was zum Beispiel Dinosaur Jr. früher gemacht haben, was insofern reizvoll oder interessant ist, weil Sonic Youth ja sowas wie Förderer im Grunde von Dinosaur Jr. gewesen sind. Ein Titel aus diesem Album von Thurston Moore, wirklich klasse, Trees Outside the Academy heißt es, haben wir gehört. Davor Titel aus dem neuen Album, einmal von Okkervil River, The Stage Names heißt das. Und davor eine weithin noch relativ unbekannte Band, die heißen Blitzen Trapper. Und ihr Album Wild Mountain Nation, aus dem ich so einen Folksong gespielt habe, der aber auch so leicht Beatles-artige, George Harrison-artige Melodie hatte. Das Album von Blitzen Trapper ist auf Sub Pop einmal mehr erschienen. Wild Mountain Nation heißt es. So viel mal als Angaben zu den Tracks, die wir gehört haben. Hier kommt wieder so ein verrückter Kerl vom Planet Moo Label. Er heißt Frog Pocket. Und sein Album trägt den Titel Come on Primates, also hoch mit euch, ihr Primaten, kommt vorwärts. Hier ist aus dem Come on Primates Album Kelpie Staircase. Thank you.

die innerlich versprochen sind. Ich warte auf die Vorstellung, dass der Film endlich beginnt. Weil weiß bisher nur irrt. Ich warte, warte, warte weiter, warte unbeirrt. Ich warte. Ich warte. Ich warte auf Katzenganges-Lärm. Ich warte auf Fische-Sang. Ich warte auf den einen großen, unbeherrschten Klang. Ich warte auf die dunklen Massen, zwischen den Sternen noch unentdeckt. Ich warte auf die Untertassen, von den Nazis in den Anden versteckt. Ich warte am Rand der Welt, an dem es selbst Atomen schwindelt. Ich warte direkt am schwarzen Loch. Ich warte, warte immer noch, ich warte unverdrossen. Ich warte auf meiner Eisbergspitze am Ende der Physik. Auf Novemberhitze und auf Dinge, die es nicht gibt. Ich warte, warte immer weiter, letztendlich auf Musik. Eine Moritat fast. Die einstürzenden Neubauten haben wir gerade gehört. Der Albumtitel, wenn er so für sich steht, man könnte fast glauben, er sei von Herbert Grönemeyer. Bleibt alles anders, hier wieder alles wieder offen. Aber die Musik unterscheidet sich, das ist natürlich klar, schon erheblich. Die blechernen Industrial Beats sind nicht ganz verschwunden. Man hört sie schon noch in einigen Stücken und damit die Sounds, mit denen es bei den Neubauten als avantgardistische Krachband 1980 ja losgegangen ist, aber natürlich ganz anders eingebracht und im Sinne von Songs neu geordnet und auch natürlich nicht mehr so vordergründig. Ich warte ist ein Titel, andere Titel überzeugen nicht zuletzt natürlich auch durch eine Musik, die längst noch nicht konventionell geworden ist. Man stockt immer wieder und fragt sich, wie machen Sie das, was für Sounds kreieren Sie da wieder? Und über allem thront dann messerscharf die Stimme von Blixa Bargeld. Ich finde die Art und Weise, wie Musik und Stimme hier zusammenkommen auf dem Album, das ist ziemlich gut gemacht und sehr wirkungsvoll. Wer gerade einfach mal so gehört hat, wird das vielleicht selber festgestellt haben, dass Blixa Bargeld wirklich in der Lage ist, anzusprechen. Man hört dann bei ihm auch zu. 10 Stücke sind drauf auf dem neuen Album, das normal im Laden zu bekommen ist, was ich deshalb sage, weil die Einschlitze Neubauten in den letzten Jahren sich ja von Plattenfirmenstrukturen ganz entfernt haben, eine eigene Seite haben, Supporters haben, mit denen sie kommunizieren und die in den vergangenen Jahren auch direkt von ihnen Sachen bekommen konnten. Diese hier ist aber ein normaler Release auch als physischer Tonträger zu haben. Schau mal auf die Uhr, wir können noch einen Titel spielen. Bevor ich das tue, möchte ich mich bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Und bis dahin wünsche ich allen Gesundheit, eine friedliche, schöne Woche und alles Gute halt. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe. Ja, bis dahin. Letzter Track kommt von The Gasman, dem Gasmann, aus seinem Audio Gold, also Audio Gold Album. Bis dahin, ciao.